es geht, wie es in der Ankündigung schon vorgetragen worden ist, um die Schiller-Kritik Adornos am Spielbegriff von Schiller. Und ich möchte mir das vielleicht auch entgegengesetzt wirklich jetzt nur einer ganz, ganz reinen Begriffsarbeit und nur im Allgemeinen von bestimmten gegenwärtigen Theorien das anschauen, auch vor allem in Bezug auf konkrete Beispiele, auf konkrete aktuelle theoretische Debatten und vor allem auch auf ein direktes, das kommt dann ganz zum Schluss, ein direktes Beispiel, was es gerade in der Gegenwartskunst gibt und wo ich denke, dass ich mit der Kritik von Adorno am Spielbegriff in Hinsicht auf Schiller dann noch einiges machen lässt. Wie das direkt aussieht, das werde ich dann zum Schluss zusammenfassen. Und ja, ich fange an. Die ästhetischen Spiele der Antikunst, Adornos Kritik am Spielbegriff Schillers und das Versprechen der Unfreiheit. Erstens, ernste Spiele und pädagogisch-ästhetische Freiheitsversprechen. Marketing Gamification is not in your face, it's in your head, heißt es auf der Internetseite des Gamification and Behavioral Design Anbieters Yukai Chu, der auch diese Illustration, die jetzt hinter mir zu sehen ist, dieses angepriesenen Verhaltensdesigns entnommen ist. Also das ist sozusagen gar kein satirisches Bild, was ich da entdeckt habe, sondern wenn man halt einfach mal eingibt, was man sich so mit Marketing und Gamification sich so vorstellt, dann kommt man relativ schnell auf diese Internetseite, wo so verschiedene Techniken von Marketingstrategien im pädagogischen Bereich angeboten werden und diese Illustration schmückt das Ganze. Das ist jetzt wirklich nicht satirisch gemeint, sondern so wie man es sieht, der Schlüssel der Liebe fährt in den Kopf der Menschen hinein, dann mit diesen ganzen Piktogrammen, mit kleinen Spielfiguren und dann gibt es noch das Balkendiagramm. Es hat irgendwas mit Räderwerk, Liebe und Spiel zu tun, damit die Leute dann halt irgendwie besser auch Marketing machen. Also das ist nicht satirisch, das habe ich da tatsächlich gefunden. Spiele sind also ernst geworden. Nicht mehr sind sie nur Brett-, Kinder- oder Trinkspiele, sie geraten in pädagogischen und ästhetischen Debatten zu ernsthaften theoretischen wie praktischen Unternehmungen. Dem Ernst des Spiels wird, trotz seines wiederum in der Kultur wie Ideengeschichte oftmals aufzufindenden Charakters der Unvereinbarkeit mit der Leichtigkeit und Freiheit des Spiels, gerade auch heutzutage keine geringe Bedeutung zugeschrieben. Wer so zum Beispiel versucht, über das Spiel in Hinblick auf pädagogische Belange nachzudenken, dem fallen fast unweigerlich so manche Strategien und Hoffnungserwartungen der sogenannten Gamification, wofür dieses Bild auch spricht, ein, die nicht selten das Erziehungs- und Bildungsprogramm diverser Institutionen zieren. Über Rollen- oder Planspiele bis hin zu Stadtrallys oder aus dem unerschöpflichen Trog der Produkte der Digitalisierung gelte es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Möglichkeiten, Räume und Angebote bereitzustellen, die über ihren spielerischen Zugang nahezu magische Wirkung zeitigen würden. Kreativität, Problemlösungskompetenzen, Selbstbildungsprozesse, individuelle Entfaltung, ja sogar Teamfähigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und ein Bewusstsein von Freiheit könnten so bei den Probanden geschaffen werden. Und dies im Zeichen einer der unschuldigsten aller nur denkbaren und mit der Kindheit und Freiheit verknüpften Begriffe, dem Spiel. Was sich also liest wie eine Auflistung von operationalisierten Items zur Erhebung des Persönlichkeitsprofils beim Jobcenter und des nächsten Evaluationsbogens in Wissenschaft und Wirtschaft oder wie die Beschreibung des Anforderungsprofils für die nächste Stellenausschreibung im ominösen Berufsbereich von Wissenschaft, Bildung, Kultur und Management, gerät so also keinesfalls in eine klare Abgrenzung zu dem durch von Lohnarbeit und Arbeitslosigkeit geprägten Alltag. Der Ernst und das Spiel gehen als ehemalige Kontrahenten eine zumindest verdächtige Melange ein, denkt man indes an dasjenige Versprechen zurück, was dieses nach einem ihrer prominentesten Verteidiger einstmals verbürgen sollte, nämlich die Befreiung des Menschen aus von Menschen gemachten unfreien gesellschaftlichen Verhältnissen. Wer also erneut versucht, nun über diesen letztgenannten Ernst des Spiels nachzudenken, kommt wohl nicht darum umhin, in jenem Protagonisten den Dichterphilosophen Friedrich Schiller zu erkennen, über dessen Schrift über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen von 1795 sich ein bestimmter Teil der Theoriegeschichte um den Spielbegriff eindrücklich dokumentieren lässt. Und das im Speziellen bezogen auf den Zusammenhang von Spiel, Humanisierung und dem Ästhetischen. Lenkt man also seinen Blick vom Ernst des Spiels innerhalb von pädagogischen Überlegungen hin zu Fragen und Problemkreisen des Ästhetischen, so scheint noch hier ein Residuum von Freiheit aufgehoben zu sein. Die Kunst oder das Schöne verbürge über das Spiel die Hoffnung des Menschen auf seine Entfaltung, Autonomie und die Überwindung einer unmenschlich eingerichteten Gesellschaft. Und wer könnte sich schon heute, freilich abzüglich des nicht immer unaufdringlichen schillerschen Pathos, das Schreiben, Nachdenken, Produzieren und Rezipieren von und über Kunst ohne die Kategorie des Spiels und der damit verbundenen Freiheit vorstellen. Die Kunst, das Spiel und deren Versprechen der Freiheit, dieser allgemeine Zusammenhang gerät, auch mit dem Seitenblick auf das ihr vermeintlich Opponierende, das Pädagogische, wohl kaum in den Verdacht, disziplinierend, unmenschlich und fremdbestimmt zu wirken. Ein Hort der Freiheit unter unfreien Bedingungen schlechthin, so müsste man also meinen. In der ästhetischen Theorie von Adorno findet sich nun in dem Paralipomena zu dem Verhältnis von Spiel und Kunst diejenige dialektische Figur wieder, die auch an anderer Stelle in seinem Werk nicht selten zum Ausdruck kommt. Spiel wäre das Moment innerhalb der Kunst, welches Autonomie verbürgen, ja, sich sogar über die Unmittelbarkeit der Praxis und deren Zwecke erheben könne. Mit Blick auf den Wiederholungscharakter des Spiels, dessen archaischer und restaurativer Charakter nicht mit dem bloßen Insistieren auf den Spiel-, Kunst- und Freiheitsapologeten Friedrich Schiller verleugnet werden dürfe, kommt Adorno jedoch zu dem Urteil, Zitat, feiert Schiller den Spieltrieb seiner Zweckfreiheit wegen als das eigentlich Humane, so erklärt er, loyaler Bürger, das Gegenteil von Freiheit zur Freiheit, einig mit der Philosophie seiner Epoche. Zitat Ende. Es scheint, als habe Adorno mit der Kritik an der Betonung des Spiels innerhalb der Kunst mit dem Seitenblick auf ihren wohl prominentesten Verteidiger in einem bestimmten Sinne das bloße Spiel von der Kunst wiederum zu scheiden versucht. In Anlehnung an Adorno ließe sich also sagen, dass die sogenannten ästhetischen Spiele gegenwärtiger Kunstpraktiken mit ihren über die Geschichte tradierten, postulierten Freiheits-, Versöhnungs- und Humanitätsversprechen sich als zu diesen Losungen konträre Strategien verstehen lassen. Sie werden zur Antikunst. In meinem Vortrag möchte ich nun diese Beobachtung nicht nur näher ausführen und thesenhaft verteidigen, zudem wäre ein genaueres Hinsehen auf das von Adorno so harsch kritisierte Spielverständnis der Schillerschen Ästhetik dazu in der Lage, die Kritik Adornos besser verständlich zu machen. Schließlich möchte ich anhand einer kleinen Auswahl solcher gegenwärtigen ästhetischen Spiele und deren theoretische Fassung darstellen und beleuchten, mit denen unter der Zuhilfenahme der Kritik eines so herausgearbeiteten Spielverständnisses jene Gegenstände als Antikunst anzusehen und kritisierbar wären. Anhand ihrer Betonung von Spiel, Kunst, Kreativität, Freiheit und der Verbindung von Kunst und Leben in einer nahezu schillerschen Diktion lässt sich, und das gilt es dann zu plausibilisieren, auch heute noch feststellen, dass die Kritik Adornos an nichts eingebüßt hat und sie dort zum Argwohn befähigen sollte, wo die ästhetischen Spiele der Antikunst mit dem Versprechen der Freiheit ihre eigene Unfreiheit verbergen. Zweitens, das Spiel als Nachbild und praxisunfreie Arbeit. Adorno leitet nun seine Beobachtung des Spiels innerhalb der Kunst an der betreffenden Stelle der ästhetischen Theorie mit den folgenden Worten ein. Zitat, Spiel ist im Begriff der Kunst das Moment, wodurch sie unmittelbar über die Unmittelbarkeit der Praxis und ihrer Zwecke sich erhebt. Es ist aber zugleich nach rückwärts gestaut, in die Kindheit, wo nicht die Tierheit. Im Spiel regrediert Kunst durch ihre Absage an die Zweckrationalität zugleich hinter diese. Die geschichtliche Nötigung, dass Kunst mündig werde, arbeitet ihrem Spielcharakter entgegen, ohne seiner doch ganz ledig zu werden. Der pure Rückgriff auf Spielformen dagegen steht regelmäßig im Dienst restaurativer oder archaischer gesellschaftlicher Tendenzen. Spielformen sind ausnahmslos solche von Wiederholung. Zitat Ende. Hier ist bei Adorno schon dreierlei zur Kritik am Spiel in der Kunst aufzufinden. Das Spiel verweise auf die Kindheit, weise demnach archaische Elemente auf, die die Wiederherstellung einer Vergangenheit befördern würden und damit regressiv wären, und schließlich seien dessen Formen ausnahmslos von Wiederholung gekennzeichnet. Gerade im Wiederholungszwang des Spiels erblickt Adorno, Zitat, die Nötigung zum Immergleichen, Zitat Ende, sowie die repressive Inanspruchnahme der rezipierenden Person und erklärt damit das Spiel zum Gegensatz der Kunst. Adornos Urteil fällt diesbezüglich klar aus, Zitat, Spiel in der Kunst ist von Anbeginn disziplinär. Der vorgebliche Spieltrieb ist seit je fusioniert mit der Vorherrschaft blinder Kollektivität, Zitat Ende. Nun räumt allerdings Adorno der Schillerschen Ästhetik an dieser Stelle zwar ein, gerade nicht auf Unfreiheit und Inhumanität gesetzt zu haben, doch habe sich Schiller, wie es das eingangs angeführte Zitat ja zum Ausdruck brachte, mit dem Gegenteil der eigenen Verteidigung der Freiheit über die Kunst und das Spiel verbündet. Das Wiederholungsmoment im Spiel, so fasst es Adorno pointiert an anderer Stelle, Zitat, ist das Nachbild unfreier Arbeit und gemahnt an praktische Verrichtungen, Zitat Ende, die die Menschen und das auch in außerkünstlerischen Bereichen wie dem Sport oder eben der Pädagogik unablässig an diese gewöhnen. Das Spiel nötigt also zur Wiederholung der praktischen Anforderungen des Alltags und kamoufliert damit den Zwang, die Disziplinierung und die Regression ins Kindliche über den Schein der Freiheit, den ja gerade das Spiel in der Kunst verbürgen würde. Und so kommt Adorno mit Blick auf Schiller zu dem schlichten Befund, Zitat, das Verhältnis des Spiels zur Praxis ist komplexer als in Schillers ästhetischer Erziehung. Zitat Ende. Was Adorno nun hier noch dem Spiel einräumt, ist dessen eigenes Gewahrwerden des eigenen disziplinierenden, kindlichen und damit des der blinden Kollektivität zustimmenden Charakters. Diese Spannung ist es wiederum auch, die Adorno in ähnlicher Weise in dem auf dem Deutschen Soziologentag 1959 gehaltenen Vortrag Theorie der Halbbildung der Bildungsphilosophie Schillers noch zubilligte. Die, Zitat, philosophische Bildungsidee auf ihrer Höhe, also Adorno in der Theorie der Halbbildung, bewahre zweierlei Momente, deren Spannung der von ihm gescholtenen Halbbildung abgehen und damit ihrer Entfremdung und Entgeistung zuarbeiten würde. Bildung habe, Zitat Adorno, Bändigung der animalischen Menschen durch ihre Anpassung aneinander und Rettung des Natürlichen im Widerstand gegen den Druck der hinfälligen, von Menschen gemachten Ordnung, Zitat Ende, gemeint. Die Philosophie Schillers, so Adorno weiter, war der prägnanteste Ausdruck der Spannung beider Momente. Ist jene Spannung einmal zergangen, so wird Anpassung allherrschend, ihr Maß das je Vorfindliche. Zitat Ende. Wenngleich Adorno sich in seinen Schriften als nicht besonders eifriger Verteidiger der Schillerschen Theorie und Dichtung zu erkennen gibt und innerhalb der Theorie der Halbbildung den neuhumanistischen Bildungsideen um 1800 durchaus dialektisch begegnet, um mit der kritischen Reflexion auf diese und ihre gegenwärtigen Formen der Halbbildung Humanität, Versöhnung, Autonomie und subjektive Zueignung zur Kultur zumindest noch erinnernd gegenüberzutreten, so ist doch hier eine zusätzliche Spannung auffällig. Einerseits gilt Schiller mittels seiner Kultur- wie Gesellschaftskritik als Statthalter der Bewahrung der Idee von Humanität und Freiheit, die sich noch nicht in der empirischen Wirklichkeit realisiert hat und wie er der ästhetischen Bildung zu verwirklichen sei. Und andererseits arbeitet die Verteidigung des Spiels in der Kunst bei Schiller aus den genannten Gründen dieser Freiheit sogar entgegen. Sie perpetuiere vielmehr das von der gesellschaftlichen Realität geforderte Prinzip der unfreien Arbeit und sei für dessen ideologische Verschleierung verantwortlich. Ein näheres Hinsehen auf die Spieltheorie Schillers kann nun darüber Auskünfte geben, ob das Verhältnis von Spiel und Praxis bei Schiller tatsächlich so unterkomplex ausfällt, wie es Adorno in der ästhetischen Theorie behauptet hatte. Also drittens, schöne Freiheiten in auserlesenen Zirkeln. Für Kant, dessen Kritik der Urteilskraft von 1790 von Schiller intensiv rezipiert wurde und in erheblichem Maße in dessen eigene Schriften zur Ästhetik einging, ist das Spiel und die Freiheit in Bezug auf das Ästhetische von der Seite der rezipierenden Person bestimmt. In § 9 der Kritik Kants finden sich dann fast alle diejenigen Begriffe wieder, die dann Schiller später zu seiner ästhetischen Bildungstheorie amalgamieren wird. Die allgemeine Mitteilungsfähigkeit eines Gemütszustandes, der das Geschmacksurteil nach Kant von einer bloßen Sinnenempfindung unterscheidet, fuße auf einem bestimmten Vermögen des Menschen, welches durch die folgende Formulierung in die Ideengeschichte der Autonomieästhetik prominent eingegangen ist. Da schreibt Kant, Zitat, die subjektive allgemeine Mittelbarkeit der Vorstellungsart in einem Geschmacksurteil, da sie, ohne einen bestimmten Begriff vorauszusetzen, stattfinden soll, kann nichts anderes als der Gemütszustand in dem freien Spiele der Einbildungskraft und des Verstandes sein. Und weiter heißt es dann bei Kant, diese bloß subjektive ästhetische Beurteilung des Gegenstandes oder der Vorstellung, wodurch er gegeben wird, geht nun vor der Lust an demselben und ist der Grund dieser Lust an der Harmonie der Erkenntnisvermögen. Zitat Ende. Auf dieser Allgemeinheit, so Kant, gründe sich nun die Gültigkeit des subjektiven Wohlgefallens, auf dessen Grundlage ein Gegenstand als schön bezeichnet werden kann. Schiller hat dann in den Briefen an Gottfried Körner von 1793, den sogenannten Kallias-Briefen, den Versuch unternommen, einen sinnlich-objektiven Schönheitsbegriff gegenüber dem vermeintlich subjektiv-rationalen Zugang Kants zu begründen. Also das sind von Schiller so eigens vorgenommene Kategorisierung, also sinnlich objektiv ist das, was dann halt Schiller machen möchte, als Schönheitsbegriff. Schönheit ist für Schiller dann, Zitat, nichts anderes als Freiheit in der Erscheinung, Zitat Ende. Entgegen der von Kant auf einer epistemologischen Ebene fundierten Bestimmung des für ein ästhetisches Geschmacksurteil notwendigen Gemütszustandes, in dem das freie Spiel der Einbildungskraft und des Verstandes harmonisch vermittelt wäre, belässt es Schiller allerdings nicht bei seiner Definition der auf die Erscheinung hin ausgerichteten Schönheit. Es sind die tatsächlich freien Handlungen von wirklichen Menschen, die er in den Kallias-Briefen direkt vor Augen hat und verwirklicht sieht. Schiller schreibt, Zitat, mit einem Worte, eine freie Handlung ist eine schöne Handlung, wenn die Autonomie des Gemüts und Autonomie in der Erscheinung koinzidieren. Zitat Ende. In den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen verbindet schließlich Schiller diesen Schönheitsbegriff mit seiner an Fichte angelehnten Trieblehre von Stoff- und Formtrieb und steckt im Angesicht der Französischen Revolution und des nicht eingelösten Versprechens der Aufklärung von Freiheit und Vernunft mittels der Kunst und der Wissenschaft alle Hoffnungen in den durch die Kunst und Pädagogik zu aktivierenden Spieltrieb. Diese anthropologische Kategorie wäre der Garant für die Freiheit des Menschen und eines ästhetischen und freien Gesellschaftszustandes, in welchem alle Menschen in ihren Anlagen harmonisch ausgebildet und zueinander versöhnt leben könnten. Das Spiel nun, und darauf kommt es ja hier an, wird dann von Schiller im 15. Brief seiner Abhandlung eingeführt und mit der berühmt gewordenen Sentenz, Zitat aus dem 15. Brief, denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Diese Sentenz stellt er auf den heißversprechenden Thron der Erlösungsvorstellung gegenüber der Kunst und der Schönheit. Doch welches Verständnis entwickelt hier Schiller nun genau von diesem Begriff? Die zahlreichen von Schiller aufgestellten Dichotomien wie Stoff und Form, Gestalt und Leben, Verstand und Sinnlichkeit oder eben Form und Stofftrieb könnten nach ihm über den sogenannten Spieltrieb versöhnt werden und so zu einem schönen und demnach freien Menschen führen, der als lebende Gestalt unter ebenfalls ganzen, schönen und freien Menschen leben würde. Aber warum nennt er nun diesen Vermittlungstrieb Spieltrieb? Dazu Schiller, Zitat, diesen Namen rechtfertigt der Sprachgebrauch vollkommen, der alles das, was weder subjektiv noch objektiv zufällig ist und doch weder äußerlich noch innerlich nötigt, mit dem Wort Spiel zu bezeichnen pflegt. Zitat Ende. Auf die von Schiller selbst rhetorisch aufgestellte Frage, ob nicht das Spiel, die Kunst und das Schöne herabsetze, antwortet er entschieden mit der Behauptung, dass es gerade das Spiel mit der Schönheit sei, welche den Menschen vollständig machen und seine doppelte Natur entfalten könne. Dass Schiller mit idealistischem Nachdruck dabei ein antikes Ideal bemüht und feststellt, dass die Griechen das, Zitat, in den Olympus versetzten, was auf der Erde sollte ausgeführt werden, Zitat Ende, speist sich auch aus seiner Abgrenzung gegenüber einem bestimmten Spielverständnis. Schiller schreibt, Zitat, freilich dürfen wir uns hier nicht an die Spiele erinnern, die in dem wirklichen Leben im Gange sind und die sich gewöhnlich nur auf sehr materielle Gegenstände richten. Aber in dem wirklichen Leben würden wir auch die Schönheit vergebens suchen, von der hier die Rede ist. Zitat Ende. Allerdings belässt es Schiller nicht bei dieser Scheidung der verschiedenen Spiele. Im letzten und 27. Brief sieht er, ähnlich wie in den Kallias-Briefen, den spielenden und damit schönen Menschen bereits in der empirischen Realität verwirklicht. Der Sprung vom physischen Spiele zum ästhetischen Spiel, so beschreibt das Schiller, der indes den ästhetischen Staat der Freiheit hervorrufen könnte, wäre in der Zeit Schillers sogar schon aufzufinden. Auf die von ihm selbst aufgeworfene Frage am Ende der Briefe, existiert aber auch ein solcher Staat des schönen Scheins und wo ist er zu finden, antwortet Schiller dahingehend eindeutig, dem Bedürfnis nach in jeder fein gestimmten Seele, der Tat nach, Zitat, in einigen wenigen auserlesenen Zirkeln. Das, was die Griechen nach Schiller also in den Olymp versetzten, wäre nach ihm von, Zitat, freien Bürgern innerhalb von jenen Zirkeln verwirklicht worden, in denen die Menschen tatsächlich ihre Freiheit und Schönheit mittels dieses Spiels realisiert hätten. Um sich das vorzustellen, da gibt es dann im 19. Jahrhundert das Ölgemälde von Theobald von Oer von 1860, der Musentempel in Weimar, Schiller selbst prominent da gemalt, Links der Herr, das ist dann Herder, vorn mit der Kappe, das ist Wieland, Goethe, sozusagen in der Napoleon-Geste steht ihm gegenüber, da deklariert er gerade ein Gedicht. Man kann sich ja anschauen, was das Publikum so davon hält, man ist zu Tränen gerührt, man klatscht sozusagen, wo das Gedicht noch gar nicht fertig ist. Also es könnte sozusagen eine idealisierte Darstellung davon gewesen sein, was man sich dann halt auch im Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts an diesen wenigen auserlesenen Zirkeln auch wirklich vorgestellt hat, als Realisierung dieses Ideals über die Schönheit, was ich gerade beschrieben habe. Da gibt es eine Pointe, warum ich das zeige. Also nur so zur Bebilderung auch mal, wie man sich das vorgestellt hat. Das Bildungsbürgertum ab dem frühen 19. Jahrhundert wiegte sich dann vor allem im deutschsprachigen Raum unter anderem mit solchen Ideen. Nein. Ich habe was übersprungen. Genau, so, jetzt habe ich das Bild gezeigt. Viertens, voreilige Versöhnung und die ästhetischen Spiele loyaler Bürger. Adornos Kritik an Schillers Verteidigung des Spiels im Ästhetischen verfängt also mindestens in der Hinsicht, als dass in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen sich Schiller durchaus zum loyalen Bürger hin aufschwingt und den Staat, die sogenannte, so nennt er das, reine Kirche und die reine Republik verteidigt. Auch trifft die Beurteilung zu, der nach das Verhältnis von Spiel und Praxis durchaus komplexer bestimmt werden kann, als dies bei Schiller der Fall ist. Ihm gilt das Spiel mit der Schönheit als alleiniger Garant für den Ausgang des Menschen aus seiner entfremdeten Verfassung und seinen unfreien gesellschaftlichen Verhältnissen. Eine etwaige skeptische Reflexion auf der Einbindung des Spiels in eben diese von Schiller kritisierten barbarischen Verhältnisse ist ihm völlig genommen. Andererseits grenzt er die von ihm geforderten ästhetischen Spiele von denen der physischen Spiele der Wirklichkeit ab, wodurch sie gerade nicht die von Adorno zugeschriebenen Eigenschaft der, nicht die Eigenschaft der Wiederholung, der blinden Kollektivität, der Nachbildung, des unfreien Arbeitens oder der Regression in die Kindheit enthalten. Schillers Idealismus überhöht das Spiel zum freiheitsspendenden Quell einer Apotheose der menschlichen Schönheit und Kunst. Warum kommt also nun Adorno zu dem Schluss, den der eingangs zitierte Passus aus der ästhetischen Theorie beinhaltet? Weshalb erkläre Schiller das Gegenteil der Freiheit zur Freiheit, obwohl doch gerade das Spiel in dem so verstandenen schillerschen Sinne von dem profanen Spiel der Wiederholung abzugrenzen wäre? Wichtig scheint mir dabei derjenige Einsatzpunkt zu sein, den Adorno gegenüber Schillers ästhetische Erziehung und dem Spieltrieb zusätzlich betont. Die Verteidigung des Spiels in der Kunst nach Schiller sei Ideologie, da sie zwar auf Freiheit gerichtet, in ihrem Denken und in ihrer Praxis allerdings die Antinomie zwischen den erhofften Zielen und der sie entbehrenden empirischen Wirklichkeit ausblende oder zumindest zu der Verwischung der durch sie kenntlich gemachten Grenze beitrage. Die wenigen auserlesenen Zirkel, von denen Schiller sogar annahm, dass hier das Reich freier, schöner und götterähnlicher Menschen existiere, geben davon ein auskunftsfreudiges Zeugnis ab. Es sind wohl auch diese Refugien der voreiligen Versöhnung, die, so lässt sich mit Adorno nun auch sagen, eher das Gegenteil von Freiheit durch ihre ideologische Camouflage der gesellschaftlichen Unfreiheit und der damit verbundenen Verdeckung gesellschaftlicher Widersprüche befördern. Das Bildungsbürgertum ab dem frühen 19. Jahrhundert wiegte sich dann vor allem im deutschsprachigen Raum unter anderem mit solchen Ideen in den Stand einer angeblich die persönliche Freiheit verwirklichenden, partikularen ästhetischen Gemeinschaft von spielenden Menschen, denen der Konzert-, Theater- oder Museumsbesuch oder der heimische Rezitations- oder Musikabend bis hin zum Tableau vivant als Insignien der eigenen Freiheit mittels des Spiels und der Kunst dienten. Heute, nach einer kaum zu überblickenden Rezeptionsgeschichte der schillerschen Entwürfe in restaurativer, progressiver, konservativer oder schlicht affirmativer Weise und also nun ca. 220 Jahre nach diesem pädagogischen, ästhetischen und politischen Entwurf Schillers, stellt sich die Frage, was davon mit Blick auf die Kritik Adornos von ihnen noch aufzufinden ist. Sicher, niemand spricht heute noch mit dem Pathos der Diktion Schillers etwa von einem, wie es im 15. Brief heißt, im letzten Brief, Zitat, fröhlichem Reiche des Spiels und des Scheins, worin der ästhetische Bildungstrieb dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im physischen als im moralischen entbindet. Zitat Ende. Doch unverkennbar ist der Reiz der Theorie Schillers bei so manchen Autoren nicht abgeklungen. In aktuellen Publikationen von beispielsweise Wolfgang Ulrich, Gernot Böhme, Jacques Rancière, Karl Hegemann oder Wolfgang Engler, um nur ein paar Namen zu nennen, finden sich bezogen auf das Spiel, die Freiheit und die Kunst durchaus positive Referenzen auf die Motive Schillers wieder. Blickt man allerdings im Speziellen nun auf so manche theoretischen wie praktischen Bearbeitungen des Spiels im Bereich der Kunst, so lassen sich unschwer ebenso die alten Hoffnungserwartungen, wenngleich in einem abgemilderten Sprachgebrauch, wiederfinden. So etwa in der Publikation von Regine Strätling mit dem Titel Spielformen des Selbst, das Spiel zwischen Subjektivität, Kunst und Alltagspraxis von 2012, in der die Herausgeberin schreibt, dass, Zitat, Spiele eine performative Praxis darstellen, deren Verläufe durch Offenheit und Pluralität der Handlungsmöglichkeiten gekennzeichnet sind, Zitat Ende. Oder in der von dem amerikanischen Kunsthistoriker, Designer und Pädagogen John Sharp veröffentlichten Arbeit mit dem recht eindeutigen Titel Works of Game on the Aesthetics of Games and Art von 2015. Sharp, der gegenwärtig als Associate Professor for Games and Learning an der Parsons The New School for Design in New York City beschäftigt ist, ruft in seiner Verteidigungsschrift des Zusammenhangs von Kunst und Spiel gleich zu Beginn das nahezu gesamte Arsenal aller möglichen Beschwörungsformeln auf. Er schreibt, The range of ways in which games and art have intersected are games as creative process, gameplay as performative beauty, game-like rules for purely aesthetic audience experience, games as toolset and cultural index. Neben weiteren Möglichkeiten, Potenzialen, Pluralitäten, kreativen Prozessen, Selbsterfahrungen und Freiheiten, diese Liste begriffsarmer Schlagwörter ließe sich problemlos weiterführen, ist es doch das bei Schab und Strädling das mit allerlei magischen Kräften ausgestattete Zauberwort des Performativen, welches beispielsweise im Unterschied zum Schillerschen Insistieren auf Vernunft und gesellschaftlicher Freiheit die Kunst und das Spiel miteinander verbindet. Ein flüchtiger Blick in das Programm des erst kürzlich in Berlin stattgefundenen Performing Arts Festival bestätigt diesen Eindruck. Das Spiel wird hier im geradezu inflationären Gebrauch an jedwede künstlerische Praxis geheftet, die mit nicht minder ausgehöhlten Ansprüchen eben wieder auf die Potenzialität, den Möglichkeitsraum oder sonstige Rezeptionsweisen und künstlerischen Ausübung abheben. Die Schriften der Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte zur Ästhetik des Performativen können wohl auch als Sammelbecken solcher Verlautbarungen gelten, finden sich in ihnen doch alle die hier schon genannten Worthülsen wieder. Interessanterweise ist in Fischer-Lichtes Einführung in die Performativität aus dem Jahr 2012 zusätzlich noch ein Doppeltes zu entdecken. Während ich hier eher aus Ermangelung einer besseren metapherngestützten Polemik die beschworenen Ziele des Performativen in Hinblick auf die Kunst und das Spiel in die Nähe von esoterischen Zauberformeln gerückt habe, gibt Fischer-Lichte sogar unumwunden zu, dass die von ihr favorisierte, Zitat, transformative Kraft des Performativen, Zitat Ende, innerhalb von künstlerischen Aufführungen eine nicht gerade auf Vernunft abzielende Funktion besitzt. Die Erfahrungen von Liminalität, eine in Anlehnung an den Kulturanthropologen Victor Turner von Fischer-Lichte verwendete Kategorie zur Bezeichnung eines sogenannten Schwellenzustandes, besitze gegenüber von Grenzerfahrungen einen eigentümlichen Charakter. Dazu Fischer-Lichte, Zitat, während die Grenze eher auf das Gesetz bezogen ist, verweist die Schwelle eher auf Magie. Schwellen sind häufig magische, zum Teil sogar verruchte Orte. Ihre Magie zu bannen, ihre Verruchtheit in Segen umzuverwandeln, bedarf es spezieller Fähigkeiten und Kenntnisse. Zitat Ende. Während die widersprüchliche Beteuerung Fischer-Lichtes irritiert, dass es sich bei der transformativen Kraft des Performativen, Zitat, nicht um eine magische Kraft handelt, Zitat Ende, wundert es nicht, dass dann im Anschluss bezüglich der geistigen Vorfahren der Idee der Liminalität als transformative Kraft des Performativen innerhalb von künstlerischen Aufführungen auf eine bestimmte Person von ihr rekurriert wird. Das letzte Zitat von ihr, Fischer-Lichte, der in den Briefen Schillers zentrale Begriff des Spiels lässt sich durchaus im Sinne eines Turnerschen Betwixt and Between, einer Schwellenerfahrung begreifen. Denn im Spiel verwandelt sich der gewöhnliche Mensch, bei dem Stoff- und Formtrieb, sinnliche und vernünftige Natur auseinanderstreben, ja, in einem ewigen Kampf für die Dauer des Spiels, der ästhetischen Erfahrung, in den idealen Menschen, in dem beide miteinander versöhnt sind. Zitat Ende. Bis gleich vorbei. Voreilige Versöhnung, der Zwang zur Wiederholung des unfreien Arbeitens und des Alltags, die Regression in die Kindheit, die Beförderung der Verschleierung gesellschaftlicher Widersprüche durch die magische Verzauberung innerhalb segensstiftender künstlerischer Aufführung, all diese Momente der Kritik an dem Spiel in der Kunst lassen sich nun abschließend eindrücklich an einem Beispiel illustrieren. Das Künstlerkollektiv Omsk Social Club, ich weiß nicht, ob man das so richtig, oder es ist OMSK, Omsk Social Club, veranstalten nun schon seit einigen Jahren sogenannte Real Gameplays, die über das Rollenspiel insofern hinausgehen, als dass in ihnen eine vollkommene Verschmelzung von Außenwelt und Person angestrebt wird, die über den Rahmen von 2 bis 3 Tagen hinaus wirken soll. Die Mitglieder, wie deren Anzahl, ist weitgehend unbekannt. Dokumentiert sind einige Veranstaltungen in europäischen Großstädten auf der Internetseite punkisdada.com. Ja. Aus einem Artikel über das Künstlerkollektiv in dem Magazin Monopol vom Januar dieses Jahres erhält man dagegen nun die meisten Informationen zu dem Künstlerkollektiv. Und daher habe ich jetzt auch diese Illustration oder dieses Foto, das ist so die Eingangsseite von dem Artikel. In Spielen wie Crypto Rave, Dead Air oder Deep Nation erhalten die teilnehmenden und organisierenden Personen andere Namen und andere Identitäten. Da diese Spiele tatsächlich äußerst unterschiedlich beschrieben werden und deren Inhalt nicht immer klar zu sein scheint, zitiere ich nun einen Passus des Erfahrungsberichts aus dem Monopolmagazin zu Omsk, der im Monopolmagazin einen Teil der Reportage bildet. Zitat, ein längeres Zitat, das ist dann auch das vorletzte. Also jetzt über eine Veranstaltung und das, was da bei Omsk so passiert. Zitat: Die Profile der Figuren weichen nur minimal von der Wirklichkeit ab. Die Spielwelt ist nur eine leicht verschobene Version von der Realität. Am Morgen treffen sich 8 Personen im CCCB, dem Zentrum für zeitgenössische Kultur in Barcelona. Der Raum mit seinem Holzboden atmet die Atmosphäre von Yogastunden und Volkshochschulkursen. Die 8 Menschen sind die Core-Players, die Hauptfiguren in diesem Spiel. Jeder stellt sich vor mit lyrisch klingenden, genderneutralen Pseudonymen. Unter Anleitung von Cosima beginnt der Workshop. Wir sollen so tun, als würden wir uns schon seit unserer Schulzeit kennen, Sobald die fiktiven Erinnerungen implantiert sind, sollen wir uns vorstellen, wie wir über scharfe Kiesel laufen. Wir sollen unsere Ängste unter die Haut drücken und nicht mehr rauslassen. Wir sollen tanzen, und zwar mit geschlossenen Augen, damit niemand zusieht, nicht einmal wir selbst. Wir sollen in einen immersiven Zustand gelangen. Zitat Ende. Cosima, die nach diesem Spiel noch später zu den Strategien und Zielen von Omsk Social Club befragt wird, betont auch hier das performative Hervorbringen neuer Möglichkeiten, Identitäten und politischer Strukturen. Und ja, auch Omsk möchte seine Digital-Utopie, was immer diese bedeuten mag, in die Wirklichkeit übertragen und sieht diese schon verwirklicht. Dazu nun zuletzt Cosima, Zitat, wurde ein Interview geführt mit ihr. Omsk ist dem progressiven Wesen des Digitalen verschrieben. Da geht es anarchischer, rhizomatischer zu als im normalen Leben. Es ist eine Liebesaffäre mit dem Digitalen, aber in real life. Zitat Ende. Sechstens, der letzte Abschnitt, komme ich zum Ende. Sechstens, der Unrat der spielerischen Wirklichkeit. Die Kritik Adornos am Spielbegriff Schillers und deren Zuspitzung auf den Vorwurf der Camouflage-Leistung unfreier gesellschaftlicher Verhältnisse gegenüber solchen vom Spiel inspirierten künstlerischen Praktiken lädt bei Omsk Social Club in der Kürze der Darstellung gerade dazu ein, vorgebracht zu werden. Die Wiederholung des Alltags in Form der Figuren und des Szenarios werden hier angeblich zum freien Spiel erklärt. Die Kindheit und die Jugend spielt eine wichtige Bezugsgröße. Man wird Teil einer imaginierten und wortwörtlich blinden Kollektivität. Und der ominöse Entwurf einer digitalen Utopie wird dort in die Wirklichkeit gezerrt, wo er schlicht nicht existiert. In die Gegenwart. Die Attitüde der spielerischen und gespielten Kunst und ihr vorgetragener Ernst in Bezug auf Freiheiten, Möglichkeiten und sogenannte politische Strukturen gerinnt in Anlehnung an das eingangs angeführte Zitat Adornos zu der folgenden Schlussfolgerung. Das ist meine Paraphrasierung des eingangs erwähnten Zitats. Feiern die Verteidiger des Performativen das Spiel seiner Zweckfreiheit und Liminalität wegen als das eigentlich Anzustrebende, so erklären sie, loyale Bürger, das Gegenteil von Freiheit zur Freiheit, einig mit der Praxis und Theorie ihrer Epoche. Der Philosoph und Literaturkritiker Georg Lukács schrieb einmal recht kondensiert in seinem Aufsatz das Ideal des harmonischen Menschen in der bürgerlichen Ästhetik davon, was sich über das Erbe der neuhumanistischen Ideen Schillers von Freiheit, Harmonie und Schönheit in Zeiten des entfalteten Kapitalismus noch berichten ließe. Der echte Realismus, so Lukács, könne nur das, Zitat, disharmonische, zerrissene Leben künstlerisch gestalten, dasjenige Leben also, Zitat, das alles Schöne und Große am Menschen erbarmungslos zerstampft, ja, was noch schlimmer ist, innerlich verzerrt, korrumpiert, in den Kot zerrt. Zitat Ende. Es scheint nun nicht geboten zu sein, schlicht an der Konzeption einer ästhetischen Bildung im Sinne Schillers heutzutage unkritisch festzuhalten, auch wenn die überlieferte Bebilderung der wenigen auserlesenen Zirkel, das ist noch so eine andere Darstellung, die es zu Schillers Zeiten gab, 1795 von Georg Melchior Kraus, das ist die Abendgesellschaft bei Anna Amalia. auch wenn die überlieferte Bebilderung der wenigen auserlesenen Zirkel zumindest graduell attraktiver erscheint als das heutzutage avantgardistisch bildungsbürgerliche Milieu, welches die Kirchen von magischen Schwellen bevölkert, in denen der Segen gesprochen wird und die Menschen verzaubert in die Immersion eines gedankenlosen Spiels gepresst werden. Das ist noch ein Still von einem Spiel von Omsk Social Club. Das ist ein Screenshot, den ich noch im Internet gefunden habe. Ja, das meinte ich. Also es mag graduell halt attraktiver sein, da zu malen und Musik zu machen und miteinander zu sprechen, als das hier. Aber es ist kein qualitativer Unterschied, darauf möchte ich ja hinaus. Es ist vielleicht wirklich nur ein gradueller. Und vielleicht ließe sich das noch von ästhetischer Bildung erwarten, was Adorno noch der Bildung in seinem Vortrag Theorie der Halbbildung von 1959 zubilligte und ihr als Kraft einräumte, über die unmittelbare Anpassung hinauszuwirken. Eine letzte Paraphrasierung, das ist der letzte Satz, den Adorno da in dem Vortrag erwähnt hat, und das, den beziehe ich jetzt auf ästhetische Bildung, über die unmittelbare Anpassung hinauszuwirken, also an ästhetischer Bildung festzuhalten, nachdem die Gesellschaft ihr die Basis entzog. Sie hat aber keine andere Möglichkeit des Überlebens als die kritische Selbstreflexion auf die ästhetische Halbbildung, zu der sie notwendig wurde. Danke.